Ihr glaubt, ihr wisst, was wir wollen. Ihr sagt, wir seien zu dumm zum Denken. Doch ihr wollt nur von euch ablenken. Denn ihr zerstört doch die Umwelt und wollt, dass man uns für die Schuldigen hält. Ja, es ist an der Zeit, dass sie auf uns hören. Denn es sind nicht wir, die die Welt zerstören. Es ist an der Zeit, dass wir etwas schaffen. Was sind wir für Schläger gegen Atomwaffen? Ihr tötet Leben, wer will das bestreiten? Bei euren Versuchen müssen Tiere leiden. Ihr richtet ständig neue Giftmittel von ihm. Bald ist es soweit, wir können nur noch fliehen. Bombs und Waffen verkauft ihr immer weiter. Ja, ihr seid ganz um auf der Karriereleiter. Ja, es ist an der Zeit, dass sie auf uns hören. Denn es sind nicht wir, die die Welt zerstören. Es ist an der Zeit, dass wir etwas schaffen. Was sind Baseballschläger gegen Atomwaffen? Ozonloch und Dreck, das habt ihr uns gebracht. Für Unmengen Geld habt ihr das Feuer entfacht. Ihr füttert uns weiter mit eurer Chemie. Doch das Vergessen, das können wir nie. Wir sind dazu da, die Wahl zu sagen. Ein Leben lang werden wir euch anklagen. Ja, es ist an der Zeit, dass sie auf uns hören. Denn es sind nicht wir, die die Welt zerstören. Es ist an der Zeit, dass wir etwas schaffen. Was sind Bitbeschläger gegen Atomwaffen?